Right Down the Line von Gary Rafferty. Um zwei neue Filme aus dem Iran und aus den USA geht es jetzt bei uns im Gespräch mit unserer Kritikerin Anke Lewicke. Aus den USA kommt der Film Howl, der sich um den gleichnamigen Gedichtband von Allen Ginsberg dreht. Das Buch war ein ganz entscheidendes Werk für die Beat Generation, ein Aufschrei, der Protest eines jungen schwulen Dichters gegen das damalige puritanische Amerika. Jazz und Buddhismus, Sex und Drogen, jüdische Mystik und Anarchismus, all das hat Allen Ginsberg da zusammengebracht. Als Gedicht ist das ja großartig, aber Anke Lewicke, wie funktioniert das denn im Film? Ja, wir bekommen es ja mit einem Film zu tun, der aus ganz vielen Filmen besteht. Er ist einmal ein Gerichtsdrama, dann ein Biografiefilm und dann auch ein Animationsfilm. Und zwar das Gedichte selbst wird wirklich in Animationssequenzen übersetzt. Also dieses Lebensgefühl, Sex, Drogen, Jazz, was Sie eben auch aufgezählt haben, wird in diesen comicartigen Sequenzen wiedergegeben. Dazu hören wir eben die Stimme aus dem Off des Gedichtes. Und dann befinden wir uns auf einmal plötzlich wieder in einem Gerichtssaal, weil dieses Buch sollte damals ja verboten werden wegen seiner Freizügigkeit, wegen seiner direkten Sprache, weil Ginsberg ja schwul war, das auch thematisiert hat. Und dann ist der Film aber auch gleichzeitig wieder ein Biografiefilm. Also wir gehen mit ihm durch die ganzen New Yorker Clubs, lernen seinen Freund kennen, also sind so mittendrin in seinem Lebensgefühl. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut, dieser Rundumschlag, also die Annäherung an dieses doch sehr bedeutende Werk durch so ganz viele verschiedene Ebenen. Wobei ich jetzt das Gefühl habe, Sie erzählen von drei verschiedenen Filmen, die auch stilistisch sehr verschieden angelegt sind. Das kommt tatsächlich zusammen? Das kommt zusammen. Also man kann sich sicher streiten über die Animationssequenzen. Die mögen so ein bisschen naiv wirken, weil ich meine, die Gedichte haben eine unheimliche Wucht, das haben die Bilder nicht, wird aber dann wieder durch die Stimme aufgefangen. Aber der Rhythmus ist einfach unheimlich gut, wie das so ineinander die drei Teile montiert sind. Und es gibt dann eben, wie es sich auch für ein Gedicht gehört, immer wieder ein Refrain. Und in diesem Refrain meldet sich einfach diese geschundene Künstlerseele, dieser Ginsberg aus den 50er Jahren, dieses Aufbegehren, dieses neue Lebensgefühl. Also das kommt dann alles so insgesamt rüber. Und man könnte dann auch sagen, dieser Film ist einfach auch ein Gesellschaftsstück, der unheimlich viel erzählt über Kunst, wie Kunst entsteht, wie Kunst von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Also es funktioniert schon sehr gut. In dem Film Howl über Allen Ginsberg, ein Film von Rob Epstein und Jeffrey Friedman. Dann haben Sie uns einen zweiten Film mitgebracht aus dem Iran. Das ist ein Filmland mit ganz verschiedenen Filmrichtungen. Es gibt hochphilosophische Filme von dort, von Abbas Kiarostami zum Beispiel. Es gibt Sozialparabeln aus dem Iran, die auch hier bei uns ankommen. Jetzt ist ein weiterer iranischer Regisseur angekommen in der internationalen Kinoszene, Asghar Farhadi mit seinem Film Ellie. Der hat bei der Berlinale schon einen Silbernen Bären bekommen für die beste Regie. 2009 war das. Was für eine Art iranisches Kino ist das nun? Ja, auf alle Fälle kann ich schon mal sagen, es ist in seiner Heimat ein Kultfilm. 1 Million Iraner haben ihn im Kino gesehen, 5 Millionen dann nochmal auf DVD. Und vor allen Dingen ist dieser Film beliebt bei 20- bis 40-Jährigen, weil sie dort auf der Leinwand auf einmal ihr Lebensgefühl wiederfinden. Also wir sehen am Anfang des Films drei Ehepaare, die fahren eben mit Jeans, Turnschuhen, Kind und Kegel ans Kaspische Meer. Und es ist eine ganz lockere Atmosphäre. Es wird auch gefragt, wie teilen wir uns denn mit dem Schlaf aus und es ist doch egal, wir gucken einfach, wie das alles so gemacht wird. Und mit bei dem Ehepaar ist eine junge Frau, die ist so ein bisschen ruhig und eine Außenseiterin und das ist eine Lehrerin und die wurde einfach so mitgeschleppt. Und zwar, weil eine der Frauen so im Kopf hat, ihr Bruder ist gerade geschieden und sie möchte die beiden verkuppeln. Und dann kommt es zu einem tragischen Ereignis, dieses Kindermädchen verschwindet und auf einmal schlägt diese ganze Stimmung um, weil die Polizei taucht auf, der Verlobte und Kuppeln ist natürlich verboten. Dann kommen diese ganzen Sittengesetze mit hoch. Warum konnten sie überhaupt diese alleinstehende Frau mitnehmen und sonst was? Und anstatt diese Frau zu verteidigen, fällt diese ganze Clique jetzt wieder in diese tradierten Muster zurück. Auf einmal gibt es wieder das klassische Rollenverständnis und es wird wirklich der Ruf von Ellie geschändet. Und da bekommt man auf einmal mit in diesem Film, es gibt diesen Wunsch, eben frei wie im Westen zu leben und gleichzeitig ist man aber eben doch noch in dieser tradierten Gesellschaft, in diesen Traditionen so verhaftet. Und dieses zeigt der Film einfach so von innen heraus, sodass sich einfach viele Leute damit einfach gut identifizieren können, weil sie diesen Konflikt tagtäglich leben. Und das ist so überzeugend inszeniert, dass Sie sagen, der Preis für die beste Regie, den hat der Regisseur zurechtbekommen? Ja, es ist einfach ein gut inszenierter Ensemblefilm, eine unheimlich bewegliche Kamera. Und ich hatte ja schon gesagt, das spielt am Kaspischen Meer. Das Meer wird eben immer lauter. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, diese Geschichte ist einfach aus dem Alltag heraus erzählt. Es ist kein Film über den Iran, über die Leute dort, sondern wirklich von innen heraus. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an diesem Film. An dem Film Ellie von Asghar Farhadi, bei uns vorgestellt von Anke Lewicke und davor Harold von Rob Epstein und Jeffrey Friedman. Herzlichen Dank.